Laut Meldung der Internetzeitung der USA Koreaner Minzok-Tongsin schickte die USA-Koreanerin Lee In-suk am 5. August an den US-Präsidenten Obama einen Brief und verlangte darin, dass die USA die gemeinsamen Militärübungen gegen die DFLK nicht abhalten und ein Friedensabkommen mit der DFLK abschließen sollen.